Pressemitteilung der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen. 21. November 2012. Offenes und ehrliches Gespräch im Ältestenrat. In der heutigen Ältestenratssitzung des Landtags NRW haben die Präsidiumsmitglieder und Fraktionsspitzen das Twitter-Verhalten verschiedener Piratenabgeordneter thematisiert. Es war ein offenes, ehrliches Gespräch, sagt Fraktionsvorsitzender Joachim Paul. Ich bin sehr dankbar für den sachlichen Austausch. Frau Landtagspräsidentin Gödecke fand deutliche Worte, mit denen sie die Twitter-Kurznachrichten kritisierte. Monika Pieper, parlamentarische Geschäftsführerin der Piratenfraktion, ergänzt: In der Fraktion ist das Bewusstsein gestiegen, sensibler mit verschiedenen Kommunikationsmedien umzugehen. Nachdem der Piratenabgeordnete Dietmar Schulz einen Tweet zu den aktuellen Geschehnissen in Israel missverständlich formuliert hatte, entschuldigte er sich in zwei öffentlichen Stellungnahmen dafür. Der Ältestenrat würdigte seine zuletzt deutlichen Worte und nahm die Entschuldigung an. Ich bin froh, dass wir dieses Missverständnis aus der Welt räumen konnten, so Vizepräsident Daniel Düngel. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung, Piratenfraktion im Landtag NRW, Simone Nissen, Pressereferentin. Gesprochen wurde diese PM von Britta Stephan, aka Nanuna Nah 249. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.